Kundgabe 4928. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.07.1950. Außergewöhnliche Geschehnisse, Zeichen des nahen Endes. Alles weiset auf das Ende hin, und wenn ihr Menschen aufmerksam der Geschehnisse um euch achtet, werdet ihr auch erkennen, dass ich durch diese zu euch spreche, dass ich euch auch durch diese hinweisen will auf das Ende und eure besondere Mission, Führer im letzten Glaubenskampf zu sein. Ich will euren Glauben stärken durch mein Wort. Ich will aber auch euren Mitmenschen zum Glauben verhelfen, die ihn nicht finden können oder zu schwach sind, um ihn zu vertreten. Ich will in jeder nur erdenklichen Weise zu euch allen sprechen, auf dass ihr nicht versaget im letzten Kampf auf dieser Erde. Ich trage jedoch immer dem Umstand Rechnung, dass ihr in einer überaus materiellen Welt lebt, dass ihr wenig Verbindung habt mit dem Reich, aus dem die Wahrheit kommt, und dass es für euch weit schwerer ist zu glauben, weil ihr mich nicht mehr lebendig genug im Herzen tragt, weil ihr zu fern steht der Gestalt Jesu Christi und dadurch wenig Kraft empfangen könnt, weil ihr nicht glaubet. Vom geistigen Reich euch zugeleitete Wahrheit nehmet ihr nicht an. Den Lehrern, die meine Diener sind, schenket ihr keinen Glauben. Ich aber will euch dennoch nicht fallen lassen und trete immer wieder an euch heran mit Hinweisen auf das Ende, mit Bildern von Sehern, die an die Öffentlichkeit getragen werden, mit Weissagungen von Propheten, die auch denen zu Gehör kommen, die wenig wissen wollen vom Ende und dem letzten Gericht. Ich weiß auch um das Ringen vieler Menschen um den Glauben, und auch denen möchte ich ein Zeichen geben, das sie jedoch nicht zum Glauben zwingen soll. Ich will sie stutzig machen und nachdenklich. Nur das bezwecke ich mit außergewöhnlichen Erscheinungen der Endzeit. Denn so wie sie ernstlich nachdenken, kann ich ihnen dann in Form meines Wortes nahetreten und sie wahrheitsgemäß belehren. Erst dann sind sie aufgeschlossen für mein Wort, so es ihnen nahegebracht wird, als offensichtliches Wirken meinerseits durch den Geist. Denn die reine Wahrheit kann nur ich ihnen geben durch mein Wort. Und nur durch das Wort aus der Höhe kann ihnen bewiesen werden, was ihnen sonst unglaubhaft ist, was sich auch nicht durch das Zeichen selbst beweiset, weil ein solches nur zum Verstand, nicht aber zum Herzen des Menschen spricht. Stets müsstet ihr Menschen wissen, dass ihr in der Endzeit steht, dass sich die Zeichen mehren werden, die nicht mehr irdisch zu erklären sind, und euch sichtlich hinweisen auf eine andere Welt. Wer sie erkennet als solche, wird Segen daraus ziehen. Wer auch daran vorübergeht, der wird das letzte Ende fürchten müssen, denn es bringt sein Verderben. Amen.